Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern und ich freue mich, dass ihr gekommen seid zu unserem Gottesdienst. Und ich freue mich besonders, und ihr habt wirklich den richtigen Moment abgepasst, denn wir starten heute etwas Besonderes. Wir starten heute eine neue Reihe. Wir haben die ersten drei Gottesdienste so ein bisschen unter einem Thema gehabt. Da hatten wir eine Story von einem Mann aus dem Alten Testament namens Naam. Und wir haben bei ihm so ein bisschen gesehen, wie er eine Begegnung mit Gott hatte und Gott erlebt hat. Das war das Thema. Und wir starten heute eine neue Reihe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese kleine Karte rausnehmen. Da haben wir versucht, so ein bisschen grafisch darzustellen, was so die Geschichte, um die es in allen fünf kommenden, also inklusive dem heutigen Gottesdienst gehen wird, was da so passiert. Also wir haben versucht, einfach mal einen Text aus der Bibel so ein bisschen grafisch darzustellen. Ich lese den Text jetzt gleich mal vor. Ihr könnt den gerne auch mitlesen, der steht auch abgedruckt in den Heften. Aber ihr könnt ja schon mal gucken, ob ihr auf diesen Bildern hier ein paar Elemente von dem Text entdeckt. Es ist ein Gleichnis, was Jesus selbst erzählt hat. Gleichnisse hat Jesus ganz oft erzählt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein bisschen von Jesus was gelesen hat. Der weiß es vielleicht. Jesus hat öfter versucht, Geschichten zu erzählen, um den Leuten was zu erklären. Um irgendeine Wahrheit über Gott oder über die Menschen oder über Gesellschaft oder so auszusagen, hat er Geschichten erfunden. Das sind keine echten Geschichten, die tatsächlich passiert sind, sondern es ist eine fiktive Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat und erzählt hat, um etwas zu sagen. Und dieses Gleichnis, was normalerweise überschrieben wird mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wir haben es mal überschrieben mit der gnädige Gott, möchte ich gerne vorlesen. Es ist vielleicht eines der bekanntesten Texte aus der ganzen Bibel. Und ich lese es mal vor und ihr könnt gerne mitlesen oder entdecken auf den Bildern, was da so drin steckt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich lese sie euch vor. Und Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Dein Sohn war tot und er lebt wieder. Und er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm und die Musik und den Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das alles zu bedeuten habe. Ha, dein Bruder ist zurückgekehrt, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Da wurde der ältere Sohn richtig zornig und er wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und er redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich dir jetzt schon und diene ich dir jetzt schon und habe nie mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das ist die Story. Nicht ganz kurz, aber ihr habt vielleicht beim Lesen gefunden, dass wir das eine oder andere versucht haben, in diesem Bild zu verarbeiten. Da gibt es rechts das Geld, was der Vater dem Sohn ausgezahlt hat. Da gibt es unten die Schweine, bei denen er dann endet, und oben die dramatische Szene, den vielleicht Höhepunkt der Geschichte, wo der Vater den Sohn wieder zurück in seine Arme schließen kann. Und oben links gibt es auch den älteren Bruder, der voller Zorn über diese Ungerechtigkeit nach seiner Meinung dann mit dem Vater schimpft. Eine Story, wo ich heute einen Teil von rausnehmen will, eigentlich nur die ersten paar Verse, und diese habe ich unter die Überschrift gestellt, die Familie. In den nächsten Gottesdiensten wird es dann noch gehen um der jüngere Bruder, der Vater, der ältere Bruder und so weiter. Heute die Familie. Denn Jesus erzählt hier eine Geschichte, um seinen Zuhörern etwas über den Glauben, über Gott und über uns Menschen zu erklären. Und es ist ja schon interessant, er benutzt ganz bewusst das Bild einer Familie. Es ist sein Bild für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und er benutzt dafür das Bild der Beziehung in einer Familie zwischen einem Vater und seinen Söhnen, seinen zwei Söhnen. Und in der Geschichte steht Gott für den Vater, der Vater steht für Gott und die beiden Söhne stehen für uns Menschen. Und ich glaube, dass Jesus hier einiges reingelegt hat in diese Geschichte, und ich werde versuchen, das auszupacken heute und in den nächsten vier Gottesdiensten und zu erklären, was ist das eigentlich, was Jesus hier sagen wollte über uns und über Glauben und über Gott und über die Beziehung, die, wie er das vergleicht, so ähnlich sind wie in einer Familie. Und ich glaube, dass wenn man quasi eine Überschrift darüber schreiben müsste, über diese Geschichte, dann wäre es der gnädige Gott. Weil ich glaube, dass in diesem Text etwas davon zum Ausdruck kommt, wie Gott ist gegenüber uns Menschen und wie wir gegenüber Gott sind. Heute, wie gesagt, die Familie, und ich habe drei Punkte. Der erste ist die Krise der Familie. Der zweite ist das Problem der Söhne, und das dritte ist die Hoffnung des Vaters. Also, die Krise der Familie, das Problem der Söhne und die Hoffnung des Vaters. Als erstes, die Krise. Also, die Familie, von der Jesus hier erzählt, das habt ihr vielleicht beim Lesen schon mitgekriegt, ist jetzt nicht so die heile Familie. Diese Familie steckt mitten in ihrer wahrscheinlich größten Krise, die sie je hatten. Wahrscheinlich haben sie früher vielleicht auch schon manchmal gestritten, aber das hier war der absolute Höhepunkt. Direkt am Anfang, fast im ersten Satz, kommt der jüngere der beiden Söhne zu diesem Vater und sagt, Vater, gib mir meinen Anteil vom Erbe. Und dazu muss man ein bisschen verstehen, was das in der Zeit damals bedeutet. Das hat nicht einfach nur bedeutet, dass der Vater jetzt zur Bank ging und gesagt hat, okay, wie viel habe ich, zu seinem Finanzberater, ja, wie viel kann ich jetzt quasi innerhalb von ein paar Tagen locker machen, wie viel kann man schnell verkaufen und dann zahle ich halt davon einen Teil aus und gebe ihn meinem Sohn. Die hatten damals gar keine Banken. Vielleicht besser sogar, würden manche heute sagen. Sondern das bedeutete damals, den Teil vom Erbe auszubezahlen, bedeutete, dass der Vater das, was er besaß, verkaufte. Und das war Land. Das war das, worauf er und alle seine Vorfahren gelebt haben. Und was da eigentlich dafür da war, um die Familie zu sichern und auch für die nächsten Generationen zu sichern. Und wenn er jetzt hier zu seinem Vater geht und sagt, ich möchte gerne den Teil, der mir zusteht, dann musste der Vater hergehen und musste zu Leuten in seinem Dorf oder Umfeld hingehen und sagen, hey, ich will das verkaufen. Und das war eine Demütigung für ihn, weil er weil dieses Land verloren ging für die Familie, für die nächsten Generationen. Dem jüngeren Sohn stand, also es waren offensichtlich zwei Söhne, und nach dem damaligen Recht stand ihm ein Drittel zu. Der Ältere bekam immer zwei Drittel, so war das damals geregelt, und der Jüngere ein Drittel. Das heißt, der Vater musste das Land verkaufen und musste jetzt losziehen und Geld ausmachen. Er musste quasi sein Leben aufgeben, die Grundlage seines Lebens und des Lebens der Familie und alle seiner Generationen nach ihm, damit dieser Sohn, wenn er diesem Wunsch entsprechen wollte. Die einzig normale Reaktion eines entsprechenden Vaters in der damaligen Zeit, eines Patriarchen, so war das eine patriarchische Gesellschaft damals, die einzige Reaktion, die alle Zuhörer dieser Geschichte erwartet hätten, wäre, dass der Vater ihm sagt, was bist du für ein respektloser Sohn, und ihn davonjagt mit verbalen und körperlichen Züchtigungen. Das wäre die einzig normale zu erwartende Reaktion gewesen. Nichts anderes. Das ist das, was alle Zuhörer dachten, was jetzt eigentlich passieren muss. Weil das war die größte Frechheit dieses Sohnes, die man sich überhaupt nur ausdenken kann. Das tut er aber nicht. Wir werden später noch ein bisschen sehen, warum nicht. Was war denn an dem, was der Sohn hier so getan hat, eigentlich so schlimm? Aus heutiger Zeit würde man sagen, ja gut, dann nimm mal ein paar Tausend und auf Wiedersehen. Aber was war so tief schlimm an dem, was eigentlich die Leute hätte erwarten müssen, dass es so gar nicht geht? Also neben dem finanziellen Verlust und den Demütigungen ist die Bitte dieses Sohnes die tiefste Krise, in die diese Familie jemals gekommen ist. Warum? Weil er eigentlich damit zu dem Vater sagt, nicht nur sagt, ich will ein bisschen Geld, sondern weil er zu dem Vater sagt, du interessierst mich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe auf dich keinen Bock mehr. Ich will nur dein Geld. Und eigentlich wünsche ich mir, dass du längst tot wärst. Weil dann würde ich das Erbe sowieso kriegen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich will dich nicht umbringen. Aber vielleicht können wir wenigstens meine Seite des Effektes, wenn du stirbst, schon mal vorziehen. Nämlich das Erbe. Eigentlich ist das, was der Sohn hier zu seinem Vater sagt, du bist mir egal. Auf dich lege ich wirklich keinen Wert mehr. Ich will nicht mehr dein Sohn sein. Und sagt ihm, ich wünsche mir eigentlich, dass du tot bist. Und deshalb gib mir einfach dein Erbe und dann mache ich mich hier weg. Vielleicht nicht so krass, aber so ein bisschen ähnlich kennen wir solche Beziehungen vielleicht auch. Ich weiß nicht, ich denke, die meisten von uns haben sowas schon erlebt. Nämlich, dass wir Beziehungen zu Menschen hatten oder Menschen auf uns zugekommen sind, wo wir den Eindruck haben und irgendwann vielleicht sogar gemerkt haben, die wollen eine Beziehung zu uns, aber nicht wegen uns, sondern wegen etwas, was wir haben oder was wir ihnen geben können. Am Anfang ist das vielleicht alles immer noch ganz nett, aber irgendwann kommt vielleicht so ein Moment, wo die Leute sich entscheiden müssen und dann wird es offenbar. Und dann merken wir vielleicht oder haben vielleicht auch schon in unserem Leben gemerkt, dass die Person eigentlich nicht wegen uns diese Aufmerksamkeit gezeigt hat, diese Zuneigung, diese Liebe, sondern eigentlich, weil sie nur was haben wollte von uns. Weil sie vielleicht Geld haben wollte, weil sie Beziehungen zu anderen Leuten haben wollte, die wir kennen, vielleicht weil sie eine intime Beziehung mit uns haben wollte oder weil sie irgendeinen Vorteil sich davon erhoffte, uns zu kennen, wie auch immer. Und diesen Moment, wo das dann rauskam, ne, ich frage mich, wie der Vater sich gefühlt hat, in dem Moment, wo dieser Sohn das zu ihm sagte und wo er ihm gesagt hat, eigentlich will ich nur deine Sachen. Du bist mir total egal. Die Beziehung zu dir ist im Moment nur noch nützlich für mich. Dich mag ich nicht mehr. Er liebte seinen Vater nicht um seiner selbst willen, sondern nur um des Geldes willen. Interessant. Wenn wir jetzt noch das war der jüngere Bruder, die größte Krise. Und wenn man die Geschichte noch so ein bisschen weiterliest, ne, dann habt ihr gehört, dann geht er weg mit dem ganzen Geld, endet irgendwie bei den Schweinen, kommt zurück, der Vater nimmt ihn wieder auf. Und dann könnte man ja denken, super cool, die Familie wiederhergestellt, alles gut. Aber dann geht die Krise wieder von vorne los, weil eigentlich kommt dann der zweite Sohn. Und zwar eigentlich sogar zu genau der gleichen Krise kommt es wieder. Nämlich der ältere Sohn, der ältere Bruder, der später auftaucht, ist da gar nicht anders. Auch er hat eigentlich nur die Dinge des Vaters im Kopf und nicht den Vater selbst. Das wird nämlich dann in dem Moment deutlich, wo der Vater, in dem Moment, wo der andere Sohn zurückkommt, zu seinen Söhnen sagt, holt einen Ring, ein Festgewand, schlachtet das Mastkalb. Diese drei Dinge, die da genannt werden, das waren ziemlich wertvolle Sachen. Also diese Festgewänder, das waren auch so Dinger, die von Generation zu Generation vererbt waren. Diese Festgewänder, die waren oft mehr wert als ein Großteil des gesamten Besitzes. Der Ring, ja, irgendwie so ein Siegelring oder sowas. Und das Mastkalb, das war so ziemlich das Wertvollste, was die Familie an Besitz hatte, neben dem Land, auf dem sie wohnte. Das schlachtete man nicht einfach mal so. Fleisch zu essen war damals sowieso eine totale Rarität. Und das Mastkalb, wenn man das schlachtete, dann bedeutete das, dass man ungefähr 50 Leute damit satt machen konnte. Das heißt, er hat eine Party für das ganze Dorf geschmissen. Vielleicht die größte Party seines Lebens. Berechtigterweise. Er hatte seinen Sohn wieder und er wollte eine Riesenparty draus machen. Aber was hat das bei dem älteren Sohn verursacht? Nicht, yippie, komm, lass uns feiern. Nee. Der dachte nur daran, dass der Vater hier Dinge ausgibt, die sein Erbe waren. Weil eigentlich war er ja jetzt der alleinige Erbe. Der andere hatte sich ja selbst beseitigt. Das heißt, alles, was dem Vater gehörte, stand auf seiner Wunschliste. Berechtigterweise, er war der Erbe. Aber in dem Moment, wo der Vater anfing, wertvolle Sachen davon und dann auch noch diesen dahergelaufenen, unmoralischen, und er sagt ja noch nicht mal mehr Bruder, sondern diesen Menschen, deinem Sohn, zu geben, da wurde er zornig. Das ging überhaupt nicht mehr, weil es ging an das, was er am meisten liebte. An sein Geld. An das Geld, was zwar ihm noch nicht so richtig gehörte, aber im Prinzip, mit diesem ganzen Vorwurf, den er dann da unten aufbaut, sagt er ja, also Vater, eigentlich ist du bist mir egal und deine Freunde. Fass ja nicht das an, was mir am wichtigsten ist. Nämlich mein Erbe, mein Geld. Das heißt, wir sehen hier eine Geschichte, die Jesus erfindet und erzählt mit zwei Söhnen, die in sehr unterschiedlicher Art und Weise eigentlich genau das Gleiche mit dem Vater tun. Sie sagen dem Vater, Vater, ich bin an dir nicht interessiert, sondern nur an den Dingen, die du hast. Und es ist mir fast egal, was mit dir passiert. Hauptsache, ich krieg das, was ich von dir will. Nämlich das Erbe. Und das ist ja keine tatsächliche Geschichte, die passiert ist, die Jesus nachher erzählt, sondern es ist eine Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat, um etwas darüber zu sagen, wie das Verhältnis, die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott ist. Zweitens, also erstens die Krise der Familie, zweitens das Problem der Söhne. Ich habe gesagt, sie liebten die Dinge des Vaters mehr als den Vater. Oder anders gesagt, die Liebe zu dem Besitz des Vaters zerstörte sogar die Beziehung zu ihm selbst. Und damit wollte Jesus etwas über Gott und uns zeigen. Nämlich zeigen, dass das Problem von uns Menschen, nicht nur von diesen beiden Söhnen, sondern von Menschen, genau das ist. Christen glauben, dass Gott die Welt gemacht hat. Dass alles, was existiert, eine Kreation Gottes ist. Das heißt, er hat alles, die schöne Natur, das Weltall, in all seinen Details geschaffen und auch uns. Er hat uns zum Beispiel Gesundheit gegeben, er hat uns alle möglichen Dinge gegeben, die wir besitzen können und mit denen wir, die wir gebrauchen können. Er hat uns Beziehungen zu anderen Menschen ermöglicht, er hat uns Zeit gegeben, er hat die Natur um uns herum geschaffen, damit wir sie genießen. Aber wir, und das ist, glaube ich, das, was Jesus hier sagen will, wir sind wie Kinder, die sich über das Spielzeug, was der Papa ihnen mitgebracht hat, freuen, riesig freuen, aber über ihn ärgerlich werden, weil er ihnen nicht noch mehr besorgt. Oder wenn er ihnen vielleicht nicht noch mehr besorgt. Ich habe ja jetzt, ich habe zu diesen Texten vollkommen neuen Zugang gekriegt. Weil ich ja jetzt auf einmal mehr noch in der Lage dieses Mannes bin. Ich habe ja einen Sohn seit 3 Wochen. Ne? Er schläft, schön ruhig da draußen, das macht er richtig gut. Ja. Und ich weiß noch, ich war vor ein paar Wochen, war ich im Keller und habe meine Lego-Kisten raufgeholt. Ich habe so 4 so Lego-Kisten von früher, womit ich ganz viel gespielt habe, weil ich mit den Mädels da ein bisschen was gucken wollte, aber auch, weil ich so ein bisschen dachte, so, jetzt kriegst du einen Sohn und jetzt hast du endlich mal einen, womit man nicht nur Barbie und Hello Kitty und Philly-Pferdchen spielen kann, sondern Lego. Ja, und ich bin dann vor kurzem schon im Lego-Store in der Zeil gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ja für Leute, die früher Lego gespielt haben, der Himmel. Abgefahren. Ich habe Verena eine Message geschrieben und gesagt, hey Verena, gut, dass wir einen Sohn kriegen. Und noch eine zweite Message hinterher und gesagt, ich glaube, das wird teuer. Und habe schon überlegt, ob es nicht gut wäre, meinen Sohn Jonas so einfach aus väterlicher Zuneigung zu Weihnachten so ein Star-Wars-Raumschiff zu schenken. Aber ich dachte, vielleicht merken das alle, dass das gar nicht für ihn... Nein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich wirklich darauf, ne? Mit ihm meine Kisten auszupacken und das alles zu spielen. Und weil ich ihn mag. Wegen ihm. Weil ich ihm eine Freude machen will. Weil ich Beziehung mit ihm, weil ich Zeit für ihn haben will. Was wäre, wenn eines Tages mein Sohn im Prinzip sagt... Weißt du was, Vater? Dein Lego mag ich ganz schön gerne. Und ich würde es gerne für mich haben. Du kannst dich gerne aus dem Kinderzimmer verziehen. Und besorg mir noch mehr. Ich glaube, so ein bisschen wie das wäre, ist das, was diese beiden Söhne hier mit ihrem Vater gemacht haben. Nur noch mehr. Es ging nicht nur um Lego, sondern es ging direkt ums ganze Erbe. Und es ist so ein bisschen das, was Jesus sagen will, wie wir Menschen mit Gott umgehen. Es gibt ein altes Wort, was die Bibel gebraucht, um diesen Sachverhalt zu erklären. Und es ist das Wort Götzendienst. Es ist ein altes Wort, was vielleicht sogar hier und da nicht so einfach zu begreifen ist, aber es will im Prinzip nichts anderes sagen, als dass die Dinge, die Gott gemacht hat, einem lieber werden als Gott selbst. Dass wir Dinge, die er geschaffen hat, damit wir uns daran freuen, weil er uns mag, wir sie nehmen und sie mehr lieben als ihn. Und es ist interessant, wie Jesus hier in diesem Gleichnis zwei Wege dieses Götzendienstes ganz deutlich karikiert. Und das ist nämlich einmal der jüngere und der ältere Sohn. Der eine Weg ist sehr offensichtlich und der andere, der ist tricky und ein bisschen versteckter. Ich versuche sie kurz zu erklären. Der erste, der jüngere Sohn, der als erstes sein Götzendienstprojekt vor den Vater trägt, er geht ja zu ihm hin und sagt, ich wünsche mir, dass der Vater tot ist, nahm das Geld und lebte dann irgendwo und nahm sogar das Geld für Dinge, hat seine Freiheit quasi dadurch demonstriert, dass er das Geld für Dinge ausgegeben hat, die der Vater niemals dafür bezahlt hätte. Also hat vollkommen unmoralisches Leben gelebt. Der Sohn, der Ältere, der hält ja dem hinterher vor, er hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Also hat wahrscheinlich das Geld nicht für Dinge investiert, die der Vater auch dafür investiert hätte. Seine Strategie war ungefähr so: Vater, gib mir den Teil des Legos, ich mache damit, was ich will, du bist mir egal und jetzt ziehe ich los und demonstriere meine Freiheit damit, dass ich das Lego durch die ganze Stadt verteile. Und Jesus will sagen, ein Teil der Menschen ist so. Das ist aber kein Lego, glaube ich. Ein Teil der Menschen ist so. Sie erklären Gott für tot. Der bekannteste Vertreter dieser Menschen ist Friedrich Nietzsche, hat sogar ein Buch darüber geschrieben, Gott ist tot. Er wünschte sich Gott nicht nur tot, sondern hat sogar deklariert, hat gesagt, er ist tot. Sie wollen zwar die Dinge, die Gott gemacht hat, genießen, aber mit ihm wollen sie nichts zu tun haben. Und sie lehnen auch Gottes gut gemeinte Gebote ab und finden eigentlich sogar, also finden es gut und fortschrittlich, eine gewisse Freiheit gegenüber diesen althergebrachten religiösen, komischen, moralischen Regeln zu haben. Man könnte sagen, Rebellion. Das ist so das, wie der jüngere Sohn das gemacht hat. Die zweite Art ist wesentlich versteckter, nämlich der ältere Version. Er blieb ja bei dem Vater, aber sein Herz war genauso auf das Erbe fixiert und nicht auf den Vater selbst. Wie sah Götzendienst bei ihm aus? Das ist ein bisschen tricky. Seine Strategie war ungefähr so: Ich werde immer nett zum Papa sein, werde all das machen, was er sagt, damit, wenn dann am Ende er irgendwann mal stirbt, ich eigentlich alles abkriege. Seine Lego-Kisten, dann endlich erbe. Yes! Und er hat versucht, dem Papa zu zeigen, dass er gut ist, aber eigentlich, und das zeigt sich dann in dem Moment, wo sein Bruder nach Hause kommt, hat er an dem Vater eigentlich auch gar kein Interesse, sondern es war nur eine Zweckbeziehung. Das ist ein anderer Teil von uns Menschen. Das sind die, die Gott gehorchen, ihm für wahr halten, religiös sind, seine Gebote befolgen, aber auch da eigentlich nicht an dem Vater interessiert sind, sondern das aus einem bestimmten Zweck heraus machen, um etwas von Gott zu bekommen. Segen, Gebetserhörung. Ich möchte gern, dass du mich segnest für die Ideen, die ich habe und dass du mir die Dinge gibst, die ich gerne möchte und dass du meine Gesundheit förderst und mir Erfolg gibst. Und Gott ist da in diesem System, in dieser Art von Götzendienst eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Das sind Menschen, die glauben an Gott, damit Gott etwas tut. Sie lieben ihn nicht wegen ihm, sondern sie benutzen ihn, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und das ist letztendlich nichts anderes als das, was der jüngere Bruder auch gemacht hat. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt und frage jetzt einfach mal euch, was würdet ihr sagen, was ist eher eure Herausforderung? Jüngerer Bruder oder älterer Bruder? Ich muss von mir ehrlich sagen, dass wahrscheinlich der jüngere Bruder bei mir besser funktioniert. Ich glaube, ich bin eigentlich immer jemand, eher der nicht versucht, dadurch aufzufallen, dass er gut ist, sondern dadurch, dass er Gott gegenüber Dinge tut, die vielleicht Gott gar nicht gut findet und so diese Fähigkeit hat, sich zu denken, ah, ist mir egal, für einen Moment oder für längere Momente. Aber ich muss auch sagen, es steckt auch ganz schön viel älterer Sohn in mir. Es gibt also irgendwie wahrscheinlich beides. Es gibt einen Mann, von dem haben wir heute schon was gelesen, nämlich dieses Eingangszitat, das war Aurelius Augustinus. Er hat vor 1500 Jahren gelebt und er hat wahrscheinlich das bekannteste christliche Buch neben der Bibel geschrieben, nämlich die Bekenntnisse. Und dieses Buch ist wahrscheinlich das Beste, was man zu diesem Thema Götzendienst lesen kann. Und dieser Mann beschreibt, und das ist abgefahren, in sehr offener Art und Weise, was seine Götzen waren, womit er so gekämpft hat. Und er sagt immer wieder, dass es zwei Dinge waren, wo er so immer hintendiert hat. Andere Dinge, da hat er nicht so viele Probleme mit gehabt, aber bei ihm waren es zwei Dinge, das sagt er offen ehrlich, und zwar, es war Essen und Frauen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wahrscheinlich hat das überhaupt gar keine Relevanz für Frankfurt, aber vielleicht ein bisschen. Und diese Dinge waren, und dann schreibt er darüber, was das mit ihm gemacht hat, wenn er diese Dinge gesehen hat oder so. Weil er liebte schöne Körper, tolle Gerüche, Geschmäcke. Ja, das war so etwas, wenn das ihm begegnete, dann musste er sich nicht zwingen, sich das zu mögen, sondern das passierte ganz automatisch. Das war so sein, da funktionierte Schönheit sehr intensiv in seinem Leben. Und ich glaube, er hat recht, wenn er sagt, dass wir Menschen eigentlich alle über Schönheit ticken. Vielleicht sind es unterschiedliche Sachen, vielleicht ist es nicht Essen und Frauen, sondern irgendwas anderes. Aber wir ticken alle über Schönheit. Es gibt in unser aller Leben Dinge, die wir total schön finden, die wir mögen, wo wir richtig Begeisterung entfachen können. Selbst wenn wir die ruhigsten, zurückhaltendsten, beherrschtesten Menschen sind. irgendwas haben wir, wo auf einmal die Augen anfangen zu leuchten und wir auch bereit sind, alles Mögliche dafür zu tun. Und er sagt, es ist so, wenn Menschen Schönheit begegnet, gibt es eine erste Reaktion, nämlich Faszination, Zuneigung, Liebe. Oh. Die Reaktion darauf ist Sehnsucht. Also nicht nur, sondern es passiert in unserem Herzen etwas, was dahin zieht, was das haben, was so haben will, was genießen will. Und die Reaktion darauf ist, dass wir so etwas tun. Aktion. Dass wir hingehen und das Steak bestellen. Oder irgendwas kaufen, wofür wir gar kein Geld für haben. Oder in den Laden gehen und sagen, die Schuhe, die brauche ich jetzt unbedingt. Und ach, Kontostand. Und er sagt, unser ganzes Leben ist eigentlich davon geprägt. Es ist ganz egal, was es in unserem Leben ist. Vielleicht ist es der Partner, den wir immer haben wollten oder den wir gefunden haben. Vielleicht ist es Geld oder Geld, um sich Dinge leisten zu können. Vielleicht ist es der Urlaub oder die Familie, die eigenen Kinder. Visionen, die ich habe, Erfolg, bestimmte Idole, denen ich begegnen möchte oder nacheifern möchte. Besitz, ach, alles Mögliche. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass wir für diese Dinge etwas investieren, nämlich Zeit und Geld und Kreativität und Energie. Wir setzen dementsprechend Prioritäten und wir treffen dementsprechend Entscheidungen. Und Augustinus sagt, das ist ja an sich auch gar nichts Schlechtes. Das ist ja etwas Gutes. Und er geht sogar so weit, um zu sagen, das ist sogar etwas, was Gott so gemacht hat. Hat sogar mit ihm zu tun. Das ist was Gutes, dass wir so sind. Und dann kommt er an den Punkt, und den finde ich richtig gut, wie er den macht, sagt, das Problem ist nicht, dass wir Dinge lieben, sondern dass wir sie zu sehr lieben. Das Problem ist nicht, dass wir Dinge lieben und dann fasziniert und begeistert und so weiter, sondern dass wir sie zu sehr lieben. Er nennt es fehlgeordnete Liebe. Das ist seine Definition von Götzendienst. Das heißt, wenn wir Dinge, die nicht so wichtig sind, mehr lieben, als sie eigentlich wert sind. Erklärung. Ein gutes Steak. Keine Ahnung, warum ich immer von Steak rede. Ein schönes Paar Schuhe. Weiß auch nicht, warum ich davon rede. Also ein schönes Steak ist eine tolle Sache. Das ist was Gutes, was Schönheit ist, was Zuneigung haben kann und was wir genießen dürfen. Aber es ist nicht so viel wert wie ein Mensch, den wir kennen und mögen. Wenn aber eine Sache, wie zum Beispiel irgendetwas, was Besitz ist, was Geld ist, uns wichtiger wird, wenn wir das mehr lieben als zum Beispiel Menschen, die wir mögen. Wenn wir anfangen, unsere Beziehung zu Menschen zu vernachlässigen oder sogar zu opfern, damit wir mehr Zeit haben, um das Geld oder die Schuhe oder das Steak zu lieben, dann ist es eine, würde Augustin sagen, fehlgeordnete Liebe. Dann ist es nicht an sich schlecht, das Geld oder das Steak oder wie auch immer zu mögen. Aber wir mögen es zu sehr. Bei ihm war es so, er sagt ganz ehrlich, Frauen sind sein größtes Problem. Immer wenn er eine Schöne sah, dann gab es Zuneigung, Sehnsucht, Begierde und manchmal sogar schlechtes Verhalten. Da kommen nämlich dann, wenn wir das tun, wenn wir Dinge zu sehr lieben, komische Sachen daraus. Er sagt, die Liebe zu einer Frau ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber es kann sein, dass ich sie zu sehr liebe und deshalb dann sogar zum Beispiel meine eigene Frau betrüge. Oder, sagt er, dass ich zum Beispiel unehrlich werde, vielleicht sogar stehle, um Geld zu haben, um sie zu beeindrucken. Oder vielleicht sogar einen Mord begehe, nämlich ihren Ehemann, um sie zu haben. Das ist ganz interessant, wie er dann in dem Buch diskutiert, dass fast hinter allen schlechten Dingen, die wir tun, eigentlich die Motivation steckt, dass wir etwas lieben. Dass wir nämlich etwas anderes zu sehr lieben. Und das uns dazu führt, dass wir Prinzipien aufgeben und dass wir Dinge tun, die man eigentlich nicht tun würde. Er sagt sogar, eigentlich jeder Mord geschieht, weil jemand etwas liebt, etwas anderes liebt, zu sehr liebt. Vielleicht seine eigene Ehre, vielleicht was auch immer. Das Problem der Söhne in diesem Gleichnis war nicht, dass sie das Erbe mochten und sich darauf freuten. Nein, es war, dass sie es zu sehr liebten und dass es wichtiger wurde als der Vater. Und dabei verpassten sie den Vater und sie verloren ihn sogar. Und Augustin sagt, das Problem an den Götzen ist, sie führen zu fehlgeordneter Liebe, sie machen niemals satt, sie versklaven dich und sie führen sogar dazu, dass deine Beziehungen kaputt gehen. Die bessere Alternative, also kann man sich jetzt schwer ausdenken, weil es ist eine fiktive Geschichte, also können wir nicht überlegen, war es vielleicht doch anders, weil Jesus hat sie erfunden, aber die bessere Alternative der beiden Söhne wäre doch gewesen, den Vater zu lieben. Und sich gemeinsam über das Erbe zu freuen. Aber der Vater und die Beziehung zu ihm ist doch tausendmal wichtiger, als das Lego zu kriegen. Eine echt gute Beziehung zu ihm zu haben. Und Jesus will, glaube ich, damit etwas sagen über die Beziehung zwischen uns und Gott. Und er will sagen, hey Leute, verpasst bei all der Liebe zu den schönen Dingen, die Gott euch gegeben hat, nicht die Beziehung zu ihm. Liebt nicht die Dinge, die er euch gegeben hat, mehr als ihn selbst. Jesus ist mal gefragt worden, was ist eigentlich das Oberste und Wichtigste überhaupt? Seine Antwort war, liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit all deinem Verstand, mit all deiner Kraft. Das ist genau das. Und dann macht nämlich dieses zentrale Zitat von Augustinus sehr viel Sinn, wo er dann sagt, zu dir hin, Gott, hast du uns geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig sind wir, bis unser Herz endlich aus einer fehlgeordneten Liebe eine geordnete Liebe hinkriegt. Nämlich den und das am meisten zu lieben, was auch am meisten wert ist. Gott selbst. Denn Gott ist mehr wert als alles, was er geschaffen hat. Und dann schwärmt Gott, Augustinus, von Gott. Und es ist unglaublich in diesem Buch, wie er ihn beschreibt, seine Trinität, sein Wesen und alles Mögliche. Aber was ist jetzt die Lösung des Problems? Letzter Punkt, die Hoffnung des Vaters. Es ist interessant, wie Augustinus dann weiter argumentiert. Er sagt, es hilft ja jetzt nicht einfach, wenn ich das nur weiß. Wenn ich das begriffen habe, ich sollte nicht fehlgeordnete Liebe haben und ich sollte nicht zu viel lieben. Okay, was mache ich jetzt? Dann strenge ich mich jetzt an, sagt er, bei schönem Essen und bei Frauen immer wegzugucken. Also diese Neigung des Herzens nicht mehr so zu machen. Also das irgendwie nicht dran zu denken. Das ist ja ungefähr so, wie wenn man sagt, jetzt denken Sie bitte nicht an einen weißen Elefanten. Ja, jetzt nicht an die Dinge denken, die du am meisten liebst. Ja, funktioniert super. Und er sagt hier, da kann ich durch eine bloße Willensentscheidung jetzt eigentlich nicht raus aus diesem Dilemma. Allein zu versuchen, die Dinge nicht mehr zu lieben, hilft nicht. Und das muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Da, wo ich versucht habe, die Dinge in meinem Leben, wo ich eigentlich wegkommen will, einfach weniger zu machen, dafür bin ich alt genug, um zu sagen, hat bisher nicht funktioniert und ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Er sagt, es muss schon etwas noch Schöneres kommen, etwas, was mich noch mehr begeistert, was noch mehr Faszination und Schönheit und Anbetung und so weiter bei mir auslöst, als das, was ich zu viel liebe. Und Jesus hat das sogar hier in seinem Gleichnis angedeutet. Wenn ihr nochmal reingucken wollt, in dem ersten Vers, er erklärt ja dann, was dann passiert ist. In dem ersten Teil geht er dann und sagt, der Sohn hat von ihm, gib mir mein Erbe. Und der Vater teilte das unter seinen Söhnen aus. Ich muss gerade nochmal nachgucken, wo ich es habe. Genau, dann steht in dem ersten Vers, da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Das ist eine super Übersetzung. Sie hat einen klitzekleinen, die hätte man etwas besser machen können. Nämlich an der Stelle, also die Bibel ist ja nicht in Deutsch geschrieben worden. Luther hat die nicht erfunden, sondern die ist ursprünglich mal in einer anderen Sprache in Griechisch geschrieben worden. Und an der Stelle, wo hier Vermögen übersetzt ist, steht eigentlich ein Wort, was viel mehr ist als nur Vermögen. Da steht das Wort Bios. Könnt ihr vielleicht denken, was das mehr bedeutet? Nämlich, er teilte sein Leben unter ihnen auf. Weil das Land, was er verkaufen musste, war auch tatsächlich mehr als nur Besitz. Es war sein Leben. Aber ich glaube, dass Jesus hier noch mehr andeuten will, als einfach nur, dass dieser Vater seinen Besitz aufteilte. Er musste ja sein Land verkaufen, habe ich vorhin schon erwähnt. Und das Land war die Identität. Und er hat das ja nicht machen müssen. Warum hat der Vater das eigentlich gemacht? Ich glaube, er hat es gemacht und hat sein Leben unter ihn aufgeteilt, um etwas zu ermöglichen. Schon damals. Er hat es gemacht, um zu ermöglichen, dass der Sohn eines Tages zurückkehrt. Weil hätte er ihn einfach nur weggejagt, dann wäre eine Umkehr wahrscheinlich fast unmöglich gewesen. Aber so fängt er hier schon an und sagt, ich lasse es mich etwas kosten, dass du eines Tages vielleicht an einen Punkt ankommst, wo du dich an das, was ich getan habe, erinnerst und dann zurück zu mir kommst. Und da teile ich sogar mein Leben für auf. Dafür gebe ich sogar ein Teil meines Lebens, ein Drittel meines Lebens. Er litt für seinen Sohn. Er litt mit seinem Leben für die Möglichkeit einer Wiederherstellung. Er gab ein Drittel seines Lebens her. Und damit deutet Jesus etwas an. Nämlich, dass Gott, also es geht ja immer noch um die Beziehung zwischen uns und Gott eigentlich. Damit deutet Jesus an, dass Gott leiden würde. Dass er ein Teil von sich, ein Drittel von sich hingeben würde, um für uns Menschen die Möglichkeit, eine Rückkehr zu schaffen. Es gibt in dem Buch von Augustinus eine unglaublich tolle Stelle, die ich euch lesen möchte, ein paar Sätze. Da schreibt er dann über diesen Punkt. Er sagt, guter Vater, wie sehr hast du uns geliebt, der du deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns Gottlose dahingegeben hast. Wie sehr hast du, Jesus, uns geliebt, der, obwohl du beim Vater warst, gehorsam wurdest bis zum Tod am Kreuz. Vater, dein Sohn wurde für uns zum Sieger und zum Geschlagenen, Sieger, gerade weil er geschlagen wurde. Vater, dein Sohn würde für uns zum Priester und zum Opfer. Priester, gerade weil er Opfer wurde. Und jetzt, das passt wenig genau zu diesem Text. Aus Sklaven machte er uns zu Söhnen, indem er, der Sohn, zum Sklaven wurde und nicht sich selbst, sondern uns diente. So gründe ich mit Fug und Recht mein starkes Hoffen auf ihn, dass du durch ihn heil wirst und all meine Gebrechen. Siehst du die Schönheit von dem, siehst du, was hier ist an, nicht nur an Wahrheit, sondern an etwas, wo Gott sagen will, das ist das überhaupt Allerschönste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Gott selbst sagt, damit mein Sohn zurückkehren kann, damit es eine Möglichkeit der Wiederherstellung gibt, lasse ich es mir richtig was kosten. Ich glaube, wenn wir auch nur die leiseste Ahnung davon bekommen, was das bedeutet, können Krankheiten unseres Herzens geheilt werden. Augustinus schreibt, wer das sieht, versteht und lieben lernt, der wird Ruhe finden. Paulus hat mal gesagt im Epheserbrief, ich wünsche euch geöffnete Augen des Herzens, dass ihr das erkennt. Das wünsche ich uns. Ich glaube, es wird alles verändern. Eine der Anwendungen, die wir immer machen, warum wir auch sagen, das ist das, was uns faszinieren soll, ist, dass wir in jedem Gottesdienst Abendmahl feiern. Dass wir in jedem Gottesdienst sagen, genau das, wovon Augustinus hier gesprochen hat, dass Gott sich selbst für uns gegeben hat, das wollen wir nicht nur einmal begreifen, sondern wir wollen es jeden Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, in unseren Händen halten und wollen es sehen. Weil diese Schönheit des Evangeliums muss man immer wieder angucken und sich immer wieder davon begeistern lassen und immer wieder dem Herzen die Chance geben, sich da neu rein zu verlieben. Und deshalb feiern wir Abendmahl. Ich bete jetzt noch und dann hören wir gleich noch ein Musikstück. Und während diesem Musikstück lade ich euch ein, einfach Zeit zu nehmen, das, was ihr gehört habt, auf euch wirken zu lassen. Und danach wird Felix kommen und uns ins Abendmahl leiten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast und er uns so viel über dich erzählt hat. Und dieses Gleichnis ist ein unglaublich tolles Beispiel davon, wie er sehr kreativ war, uns zu erklären, wie die Sache mit dir und uns eigentlich ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Schönheit von dem zu sehen, was du getan hast und wie du bist. Dass wir weder in die Falle des jüngeren Bruders tappen, noch in die des älteren, sondern dass wir unser Herz in dich sich verliebt. Bitte segne uns. In Jesu Namen. Amen.